geht alles so schnell, alles verändert sich. Hast du endlich mal Glück, geht's dir gleich jämmerlich. Du kannst dich auf gar nichts verlassen, was du heute liebst, wirst du morgen schon hassen. Und bist du mal dran, geht es keinen was an. Ich ess zu viel Kuchen, mein Magen ist voll. Ich will einfach nicht glauben, dass das alles sein soll. Im Grunde sind wir alle allein. Ich weiß es und will's doch nicht sein. Man braucht doch einen zum Lachen und Weinen. Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein? Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein? Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein? Vielleicht bin ich nicht mehr hübsch, doch ich bin auch nicht fett. Ich hab oft schlechte Laune, bin aber eigentlich nett. Herrgott, man wird eben älter und die Welt wird auch immer kälter. Wer soll bei den Qualen denn immer nur strahlen? Ich bin wohl ziemlich lädiert und ich werd wohl nicht heil. Und das, was ich erträume, wird mir eh nicht zuteil. Doch vielleicht kannst du mich ein Weilchen ertragen. Gib dir einen Ruck, lass es uns wagen, trotz aller Tanz und Diskrepanz. Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein? Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein? Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein? Möchtest du mein Lebensabschnittspartner sein?